Ich bin in die Drachenhöhle getreten. In das umnachtete Zentrum alles Widerlichen und Ignoranten. Ich habe mit dem Leibhaftigen getanzt und ihm geschmeichelt und ihn so erfolgreich überlistet wie der Held sämtlicher Märchen. Und nun trage ich den Beweis, die Trophäe, das stinkende, wirre Papiernest unter dem Arm. Es ist mir zuwider, diese fleckigen Manuskripte zu berühren. Schon meine Haut weicht zurück vor dem Dünkel, der Ignoranz, die diesem Machwerk innewohnen. Und doch fühle ich mich schon jetzt siegreich. Ich habe dem Geschöpf das blutige Herz herausgerissen und jetzt werde ich es in die Hölle schicken. Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Peter Carey. Aus dem Englischen von Regina Rawlinson und Angela Schumitz. Bearbeitung und Regie Annette Kurt. Dritter und letzter Teil. Aufstand der Gerechten. Neuntes Päckchen. Die Morde am Stringy Bar Creek. Briefkopf der Bank of New South Wales, 42 Bögen, von mittlerer Stärke, ca. 8x10. An manchen Stellen Wasserschaden. Die Wombats haben steile, verwinkelte, tiefe Schluchten, gesäumt von nahezu senkrechten Bergrücken. Und doch fühlten wir uns nicht sicher. Unser Lager war mehr Leuten bekannt, als gut war. Als erster kam Aaron Sherritt mit seiner Holzschachtel voll Opium. Als nächster dann Jimmy Quinn, dann Wild Ride, der als Erklärung hinzufügte, er habe in der Sattlerei von Finch auf der Main Street in Mansfield rumgelungert. Was kann ich für dich tun, Isaiah? Naja, Sie könnten mir einen Krug Porter spendieren, Mr. Finch. Du weißt doch, dass ich nicht trinke, Isaiah. Ja, aber von Ihnen war doch gar nicht die Rede. Jedermann wusste, Wild konnte ja nicht auf eine Einladung hoffen. Ihm war einfach nur langweilig und er wollte sich von irgendwem oder irgendwas unterhalten lassen. Da bemerkte er plötzlich, dass der alte Moss ein sehr langes Stück Leder zu einem Gürtel oder Gurt zusammennähte. Er sah nicht recht, was das werden sollte. Was ist denn das für ein blödes Ding? Ja, pass doch auf, jetzt hast du die Gürtelschnalle runtergeschmissen. Wild legte die Schnalle zurück auf den Arbeitstisch. Wer braucht wohl einen 25 Fuß langen Gürtel? Ist es für einen Flaschenzug? Ich habe sie gefragt, wofür dieses blöde Ding sein soll. Leg's hin, Isaiah. Du weißt doch, ich habe eine Familie zu ernähren. Habe jetzt keine Zeit für solchen Unsinn. Ich finde, du solltest mir lieber erzählen, wofür das hier ist, Finchy. Da hast du einen Schein. Geh rüber und besorg dir einen Drink, wenn dich das beruhigt. In der ganzen Geschichte von Mansfield hatte Moss Finch noch nie einem einen Drink spendiert. Wild steckte das Geld ein. Sag mir erst, wofür das da ist. Na gut, Isaiah. Es ist ein sogenannter Bestatter. Ein Bestatter? Und wozu braucht man das? Großer Gott, steh mir bei, wonach klingt's denn wohl? Es ist dazu da, dass man einen Leichnam transportiert. Man bindet damit einen Toten auf ein Packpferd. Wie ich schon sagte, es ist ein Bestatter. Jetzt verschwinde endlich und lass mich weiterarbeiten. Für wen machen Sie das, Mr. Finch? Ich geh dich nichts an, Isaiah. Nie habe ich Ihnen was getan. Nie habe ich mir Ihr Pferd ausgeliehen oder so. Also gut. Ich mach das für Sergeant Kennedy. Und jetzt verschwinde endlich. Lass mich in Ruhe. Hat Kennedy denn vor, jemanden zu töten? Jesus Christus. Die wollen doch nicht etwa die Kelly-Jungs töten. Deshalb war Wild also die 30 Meilen hierher getrappt, um uns das zu berichten. Wir stellten uns unsere Bestatter vor. Die Ledergurte in ihrer ganzen Länge Tag und Nacht lagen sie uns wie gigantische Bandwürmer in unseren Gedärmen und wurden mit jedem Tag länger. An diesem Abend kochte keiner. Wir saßen nur da, starrten ins Feuer und sahen zu, wie das Harz aus den großen grünen Holzscheiten herauszischte, während die Dunkelheit sich auf uns senkte. Irgendwann fing Joe Byron zu reden an. Ich werde nach Amerika oder Afrika gehen. Je eher, desto besser. Die Zukunft steht mir jetzt klar vor Augen. Du hast doch nichts dagegen, Ned. Ich hab nichts dagegen. Ihr könntet doch einfach mitkommen. Wir könnten rüber nach Gippsland reiten und in Eden aufs Schiff gehen. Was meinst du, Ned? Er wird nicht gehen. Und warum nicht? Du wirst deine Mutter nicht allein lassen, oder, Ned? Damit hatte Steve verdammt recht. Am Morgen ging's Joe nicht sehr gut, also brach er nicht auf und er blieb auch noch am nächsten Tag und klagte über Schmerzen in Beinen und Bauch. Er redete zwar nicht darüber, aber ich wusste, diese Ledergurte spukten in seinen Träumen rum, genauso wie sie es in meinen taten. 3 Tage verstrichen und er war immer noch bei uns. Da kam Wild Wright den Weg runtergaloppiert, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Dieser Miskerl von Kennedy! Sie haben den elenden Spencer! Was haben Sie? Dieser Miskerl von Kennedy hat sich einen 52er Spencer-Repetierer ausgeliehen. Welcher Kennedy? Sergeant Kennedy, Dan. Oh mein Gott. Er hat vom Priester eine Schrotflinte gekriegt und von den Geldtransportbegleitern von Woods Point und Spencer. Diese miesen Greifer haben sich's in den Kopf gesetzt, euch zu vernichten, Jungs. Oh Gott, was ist denn ein Spencer? Der Spencer ist ein modernes Repetiergewehr. Damit schießt du 10 Mal. Wenn wir nur für den ersten laden, Danny. Nenn mich nicht Danny, verflixt und zugenäht. Dan. Du hast mich vor den ganzen anderen Danny genannt. Das ist ein elender Kindername. Na gut, dann also Dan. Danke, Neddy. Joe, willst du mit mir zusammen die Gegend auskundschaften? Joe zögerte, doch dann sattelte er sein Pferd und wir ritten Richtung Tombalop. Aus dieser Richtung würden die Ordnungshüter aus Mansfield ihre Bestatter bringen. Bald kamen wir zu einer feuchten Hügelkuppe auf einem langen Kamm und in dem weichen Sandboden sah Joe etwas, was ihn pfeifen ließ. Ja, Mist, das sind die Spuren von 4 Polizeipferden plus dem Packpferd, das unsere Leichen in den Ort zurücktragen soll. Bedrückt schweigend ritten wir zurück zu unserem Lager. Ich wusste, dass Joe dachte, dass er ein Idiot war und dass er uns hätte verlassen sollen, solange er noch konnte. Am nächsten Tag machten wir mühelos das Lager der Polizisten aus. Sie hatten es in einer gut zu erkennenden Lichtung am Stringybark Creek aufgeschlagen, dort, wo die Wurzelballen von 4 umgestürzten Bäumen in einem rechten Winkel zueinander lagen. Es waren aber nur 2 Polizisten da. Die anderen beiden waren mit Sicherheit auf der Jagd nach uns. Wir legten uns ins Speergras, um sie auszuspionieren. Der eine saß am Feuer und warf gerade eine Handvoll Tee in einen Kessel, schwenkte ihn und setzte ihn ab. Der andere machte ein kleines Nickerchen. Meine 3 Gefährten glitten leise wie braune Schlangen durchs Gras. Ich sah Joes aufgeregte Augen, dann bedeutete ich Steve Hart, in Deckung zu bleiben. Jetzt oder nie, dachte ich. Ich bekreuzigte mich und dann sprang ich hoch mit meiner 577er Enfield im Anschlag. Ergebt euch! Hände hoch! Der Teekocher drehte sich zu mir um, als Joe Byron aus dem Versteck raustrat. Hände hoch! Joe hatte einen abgebrochenen Ast in eine Decke gewickelt. Natürlich hatte er kein Gewehr. Der Teekocher hob langsam die Hände, aber der vermeintlich Schlafende wollte sich aus dem Staub machen. Ergib dich, du Schwein! Joe hatte keine Waffe und ich hatte den Teekocher unter Kontrolle. Für den Schläfer wäre also mein Bruder zuständig gewesen. Doch Dan schaffte es nicht zu schießen. Dan! Erschieß den Miskerl jetzt, sonst legt er dich um! Der Schläfer tauchte mit seinem Karabiner im Anschlag wieder hinter dem Baumstamm auf. Was blieb mir anderes übrig? Ich drückte den schicksalhaften Abzug. Der Luft erfüllte sich mit Feuer und Pulvergestank. Der Schläfer sank mit einem schrecklichen Stöhnen zu Boden und wälzte sich im Gras. Ich nahm den 31er Colt aus meiner Schärpe, dann rannte ich rüber zu meiner Geisel, die immer noch ihre zitternden Hände hochhielt. Bist du Ned Kelly? Jawohl. Der Mann, den du da umgebracht hast, ist der arme Tom Lonigan. Du hast seine Frau zur Witwe gemacht. Der arme Hund hat 4 Kinder. Das tut mir sehr leid. Dieser Lonigan hat es nicht anders gewollt und ist ein blöder Trottel, weil er auf uns zuerst geschossen hat. Die Klappe denn. Auf den Bergkämmen hoben sich die Königseukalypten leuchtend wie Heilige gegen die dunklen Wolken ab. Wir sammelten die Polizeiwaffen ein und entluden sie. Nur der Spencer war nicht zu finden. Wie heißt du? Ich heiße McIntyre. Na gut, Mr. Elends McIntyre. Wo ist dieser miese Spencer, mein Freund? Der Repetierer. Den hat Scanlon. Und wer ist das nun wieder? Er und Sergeant Kennedy haben sich aufgemacht, euch zu suchen. Uns verdammt nochmal zu erschießen, meinen sie wohl? Nein, wir wollten euch festnehmen. Du lügst. Ich... Halt's Maul! Ich will die Bestatter sehen, von denen ich so viel gehört habe. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Noch heute sehe ich das kleine, tödliche Zucken, das diese Antwort an Joes Mundwinkel hervorrief. Um was Schlimmes zu verhüten, ging ich auf Joe zu. Zeig mir die Bestatter! Nein! Und nochmal nein! Als McIntyre einen Schritt zurückwich, trat ihm Joe ins Knie. McIntyre schrie auf und stolperte vor Joe her, der ihn mit gezückter Pistole zum Zelt schubste. Dort fanden sich Munition und Seile und Äxte auf einer Decke, aber auch die zwei Gurte, an denen Moss Finch in Mansfield gearbeitet hatte. Sie waren sehr ordentlich aufgerollt, wie Schiffstaue mit 2 Fuß Durchmesser. Joe zerrte sie raus auf die Lichtung. Plötzlich fing's an, nach Leinöl zu riechen, als wenn hier mitten im Busch Beerdigungsblumen rumstehen würden. Joe griff nach einer kleinen Axt und McIntyre dachte, sein Ende wäre gekommen. Er wich zurück und stolperte über Dan. Joe! Mein Kumpel blickte mich an wie einen Fremden. Er hob das Beil mit der linken und ließ es auf die Ledergurte runtersausen. Bei jedem Hieb fluchte er, was das Zeug hielt, bis die glänzenden, grässlichen Dinger in Stücke zerhackt waren. So klein, dass man sich nicht mal die Hosen damit hätte zubinden können. Dann warteten wir darauf, dass uns die anderen beiden Polizisten den Spencer brachten. Als der lange Nachmittag zu Ende ging, entdeckten wir schließlich unsere Jäger. Sie kamen aus dem Norden und folgten dem Bachlauf ziemlich flott. Aber ich wusste, dass der Pfad schmal werden würde, sodass sie gezwungen sein würden, bei ihrer Ankunft hintereinander zu reiten. Still, Jungs! Hier kommen sie! Wir versteckten uns an den vereinbarten Stellen. Steve kroch mit McIntyres Schrotflinte ins Polizeizelt und Dan und Joe schlüpften ins Speergras zurück. Ich lag hinter einem Baumstamm in der Nähe der Feuerstelle, wo McIntyre folgsam auf seinem Stamm sitzen geblieben war, sodass ihn seine Leute beim Einreiten ins Lager gleich sehen konnten. So, McIntyre, jetzt erheb dich ganz langsam und sag dein Sprüchlein auf. Wie Sie wünschen. Die Kellys sind hier! Ihr seid umzingelt! Sehr witzig! Nein, nein! Werft eure Waffen weg! Ich wartete zu lang, denn als ich aufstand, sah ich, dass die Hand von dem ersten Polizisten schon auf seinem Revolver lag. Es war Sergeant Kennedy. Am Ende lagen noch 2 weitere tote Polizisten im Lager und ein Schwerverletzter. McIntyre war in die Brust getroffen worden und verlor ziemlich viel Blut aus einer Wunde an seiner Achsel. Soviel ich von meinen Jungs mitbekam, waren sie alle unversehrt geblieben. Ich beugte mich zu den Schwerverletzten runter. Meine arme Frau. Ich muss ihr schreiben. Er hatte große Schmerzen. Hol meinen Block raus. Ich holte den Block aus seiner Brusttasche. Er war voller Blut, aber ich riss ihm ein paar saubere Seiten raus und drückte ihm auch einen Stift in die Hand. Es tut mir leid. Sehr leid. Du bist ein tapferer Kerl. Ich bin ein Dummkopf. Meine Frau hat gerade ein Kind verloren. Einen kleinen Jungen mit 11 Monaten. Und jetzt muss sie auch noch das Leid ertragen, ihren Mann zu verlieren. Was für ein hübscher, starker Junge der kleine Tommy gewesen ist. Wir haben nie geglaubt, dass wir ihn verlieren würden. Er hat immer so wunderschön gelächelt. Ich wollte ihn in seinem Todeskampf nicht allein hier rumliegen lassen, also lud ich leise mein Gewehr. Mein kleiner Junge. Du hast es gleich überstanden. Dann wirst du wieder bei ihm sein. Und ihn wieder in deine Arme schließen können. Du hast genügend Blut vergossen. Ich schoss. Und er starb augenblicklich, ohne einen einzigen Seufzer. An diesem Tag des Grauens, als die Schatten der Akazien von Menschenblut klebten, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich je noch was Schönes erleben würde. Zu unserer Hütte zurück konnten wir jetzt nicht mehr, also brachen wir überhastet auf der Suche nach einem neuen Versteck. Erst nachdem wir schon ein paar Stunden geritten waren, zeigte uns Dan die Schusswunde, die ihm Sergeant Kennedy verpasst hatte. Hey, ist ja nur ein kleiner Kratzer. Aber ich sah, wie er seine Zügel in der Linken hielt. Und eine Stunde später hing er bereits völlig krumm und zähneklappernd im Sattel. Es regnete immer heftiger und bald goss es in Strömen. Und die Lehmerde war so trocken und gierig, dass sie ihren Durst so leicht stillte wie ein Kätzchen. Die an sich nicht sehr tiefen Bäche in dieser Gegend führten nun dicke Brocken von ihrer Uferböschung mit sich. Und als wir unsere Pferde über die Ebene von Oxley trieben, war die Welt von Wasser umfangen und zerrissen. Bald ritten wir hintereinander auf dem steil ansteigenden Pfad, der uns um die Kuppe vom Native Dog Peak herumführte. Ich kenne hier eine Höhle, in der wir uns verstecken können. Wir sollten aber unsere Pferde hier anhobbeln. Dann geleitete ich meinen Bruder Dan den Abhang runter auf einer Art Fußweg hoch über dem Abgrund. Er stützte sich schwer auf mich. Aber bald wurde der Pfad zu schmal für uns beide. Ich trag dich. Ich kann laufen, verflixt nochmal. Er wankte, doch ich fing ihn auf. Zu unserer Linken war der Fels, zu unserer Rechten nichts als dünne Luft. Ich nahm ihn Huckepack. Er wimmerte wie ein junger Hund, bis wir endlich um eine Ecke bogen und zu meiner großen Erleichterung zu der Höhle kamen. Ich setzte ihn ab, so, dass er sich an die Wand lehnen konnte. Du wirst das schon schaffen, Dan. Was habt ihr vor? Joe machte sofort ein Feuer. Nein, die Greifer werden den Rauch sehen. Aber in diesem ganzen Regen war der Rauch keine Gefahr für uns. Sobald das Feuer munter prasselte, reichte ich Dan eine Whiskyflasche aus unserem Proviant. Pfui, Teufel! Er erbrach sich, während er mit großen Augen auf das Brandeisen starrte, das Joe in die Glut gelegt hatte. Muss das sein? Du bist ein Kelly. Ich wünschte, ich wäre keiner. Ich glaube, wir sind soweit. Joe zog das heiße Eisen raus. Es war ein kleines Eisen, nur eine gerade Linie, mit der man üblicherweise aus einem C ein E machte. Ich will, dass mein Bruder das macht. Wie du meinst. Als Joe mir das Brandeisen gab, sah Dan mich an und streckte seine Rechte aus. Ich nahm sie wie früher, als ich ihn über den Bach in die Schule führte. Bist du soweit? Was soll's? Und ich legte das Eisen gerne auf die Wunde. Es entwich ihm nur ein ganz kleiner Laut und seine Augen verdrehten sich in ihren Höhlen. Der arme kleine Kerl roch wie ein Würstchen in der Pfanne. Zehntes Päckchen, wie es anfing, Geschichte zu werden. Briefkopf der Bank of New South Wales, 64 Bögen von mittlerem Gewicht, circa 8x10 zerknittert, Stockflecken, andere Flecken. Eine Woche später hatte ich Sehnsucht nach Mary. Eine Woche später hatte ich Sehnsucht nach Mary. Wie von allein flog mein Pferd über die Ebene. Ich wusste, hinter ihnen lagerten zahllose Polizisten und jeder von ihnen hatte insgeheim geschworen, seine toten Kollegen zu rächen. Mary! Ich bin's, Ned! Ned! Du bist hier nicht sicher. Komm schnell rein, die Tür ist offen. Ich stürzte zur Tür und die Treppe hoch. In Marys Zimmer hing dichter Schwefelrauch in der Luft. Der kleine George lag da in seiner Kiste auf dem Boden. Sein Gesicht war sehr rot und glänzte. Seine gelbbraunen Augen starrten ins Kerzenlicht. Was hat denn der Kleine? Fieber. Hm. Warum bist du ganz allein im Haus? Ich brauche hier keinen. Für den Rauch kann ich auch allein sorgen. Hast du in der Zeitung was über mich gelesen, Mary? Ich habe für dich gebetet. Sie fing an, auf dem hohen Regalbrett rumzuwühlen, wo die großen Korbflaschen mit Ölen und Terpentin rumstanden, und zog schließlich ein Stück Zeitung raus. Lies. Lies, was da geschrieben steht, Ned, und sag mir, dass das nicht du bist. Die Überschrift lautete: Der Polizistenmord am Stringybark Creek. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hatte, aber er hatte irische Berserker aus uns gemacht. Er behauptete, dass ich Constable McIntyre verstümmelt und ihm ein Ohr abgeschnitten hatte, bevor ich ihn umbrachte. Außerdem hatte ich angeblich meine drei Gefährten dazu gezwungen, ihre Pistolen auf die Leichen der Polizisten abzufeuern, damit sie alle genauso schuldig waren an diesem Verbrechen wie ich. Du glaubst, dass ich all das Zeug getan habe, was sie da schreiben? Ach, Ned, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Na gut, dann werde ich dir sagen, was ich getan habe, und dann kannst du es selber beurteilen. Du hast ja keine Ahnung, wie diese Polizisten sind. Dann tat Mary etwas Überraschendes. Sie holte einen Stuhl und einen Stapel Papier und einen Federhalter vom Postamt und eine Flasche rote Tinte. Mein Lieber, ich würde mich sehr freuen, wenn du das aufschreibst. Ach, Mary, ich bin kein Gelehrter, das weißt du doch. Wenn du mich wirklich liebst, tust du's. Was sollte ich ihr sagen? Dass ich nie Grammatik und Rechtschreibung gelernt hatte? Mein einziger Wunsch war, noch ein letztes Mal neben ihr zu liegen. Also wirklich alles? Vom ersten Mal, als du und deine Familie schikaniert wurden, bis zum letzten Mal. Wir werden es Mr. Cameron schicken. Mr. Cameron? Schreib jetzt. Ich werde es dir später erklären. In ihre Augen war das Leben zurückgekehrt. Schreib deine Geschichte auf, mein Lieber. Und komm dann ins Bett. Sie begann, ihr langes, schwarzes Haar zu bürsten. Diese Ermunterung reichte mir aus. Die erste Seite war rasch geschafft, dann die zweite und die dritte. Oft trat Mary neben mich und las, die Wange an mein Ohr gepresst. Ich prahle nicht, wenn ich sage, dass sie manchmal in Tränen ausbrach. Manchmal in Wut. Keine Menschenseele kann diese Worte lesen und dich dann beschuldigen, wie es die Zeitungen tun. Wird es Mr. Cameron überzeugen? Es wird jeden überzeugen. Noch während sie sprach, nahm sie meine zerkratzte, harte Hand und legte sie sehr sanft auf ihren Bauch. Und ich wusste es, noch bevor sie ein Wort sagte. Ich wusste, dass da ein kleiner Kelly drin war. Ich war sehr froh und küsste sie auf den Nacken, auf den Mund. Ich roch den Duft von ihrem schönen, dunklen Haar und küsste sie auf ihre leuchtend grünen Augen. Es ist für ihn. Deshalb hast du gewollt, dass ich das aufschreibe. Es ist für ihn. Oder für sie. Oder für sie. Liebste. Damit unsere Tochter, sobald sie auf der Welt ist, die wahre Geschichte von ihrem Vater erfährt. Und weiß, wer er war und was er zu leiden hatte. Jungs! Jungs! Das müsst ihr lesen! Mr. Donald Cameron hatte den Premierminister gefragt, ob er denn eine Untersuchung über den Ursprung des Kelly-Aufstands anstellen könnte und auch, was die Behörden denn als erste Schritte für die Verhaftung der Verbrecher zu unternehmen gedachten, bla bla bla. Dann hat er hier später die Informationen, die darauf hinwiesen, dass das Verhalten bestimmter Mitglieder der Polizei zu den Morden von Mansfield geführt haben könnte. Das ist die beste Nachricht seit Tagen. Ich habe zwar bislang noch nie was von diesem Burschen Cameron gehört, aber er ist weder blind noch blöd. Und er sieht, dass wir zu unseren Taten getrieben worden sind. Dass das Gesetz empörend mit uns umspringt. Und hier, da, der Premierminister Mr. Barry hatte ihm gesagt, dass er selbstverständlich eine Untersuchung in die Wege leiten würde, wenn er denn zuverlässige Informationen erhielte, dass es aufgrund mangelnder Organisation innerhalb der Polizei zu den Schwierigkeiten gekommen war. Joes Augen waren krank und trüb. Politiker. Na und? Na und? Das heißt, dass das alles nichts zu bedeuten hat. Er gab mir die erste Seite vom Melbourne Argus im Austausch für meinen Herald. Ich las, dass wir alle zu Geächteten erklärt worden waren, die jedermann auf der Stelle töten durfte und die nicht mehr Gnade verdienten als räudige Hunde. Dem da kannst du eher trauen. Das ist höchst zuverlässig. Wir beschlossen, die Gegend zu verlassen, aber dieses Mal wollte ich Mary, dich und kleinen George nicht mehr zurücklassen. Bei Einbruch der Dämmerung sattelte ich das Zugpferd, eine ruhige alte Stute namens Bessie, und setzte Mary und ihr krankes Kind auf das Pferd. Ich führte Bessie an einem Strick, aber die Gegend war ziemlich rau und für Mary war es schwierig, denn sie war keine gute Reiterin. Nicht mal auf der üppigen Flussebene, wo McBeans Farm lag. Ihr müsst ohne mich weiter. Der Kleine hat zu hohes Fieber. Wir werden ihn kühlen. Auf meine Aufforderung hin stieg sie ins eiskalte Wasser des Bachs, der sich an der Hütte vorbeischlängelte. Ich wickelte das glühende Kind aus einem Tuch. Es sah schrecklich aus. Klein George war immer ein strammer Wombat gewesen, doch jetzt staken ihm die Rippen aus der Haut, die im Flusswasser die Farbe von Lammfett hatte. Ach, mein armer Liebling. Wie grausam ist es, in diesem Land ein Kind zu haben. Ich achtete nicht weiter auf ihr Gejammer, denn ich wusste, dass unsere Mutter auf eben diese Weise uns vom Fieber kuriert hatte. Ich übergab ihr den Patienten, dann füllte ich meinen Hut mit Wasser und goss es ihm über den Kopf. Das wird ihn umbringen. Ich hatte kein Verlangen danach, ein Kind zu quälen, aber ich konnte es nicht zulassen, dass meine Jungs geschnappt wurden. Und hätte diese Frau und ihr Kind nie schutzlos allein im Busch zurückgelassen. Dann kehrten wir in die Hütte zurück und dort zeigte sich deutlich, dass er viel kühler war. Seine Lippen waren blau. Mary wickelte ihn wieder in das Tuch, dann beugten wir uns alle fünf über ihn, um zu sehen, ob es ihm nun besser ging. Nun war im Gebüsch ein einzelner Reiter zu erkennen. Ich blieb stehen, um meine Enfield hochzunehmen, doch dann trieb er sein Pferd an und ich sah, dass es Wild Wright war. Ned, Sie haben deine Mutter ins Gefängnis gesteckt. Was, warum? Was wirft man ihr vor? Sie wollen dich damit aus der Deckung locken. Sie verzweifeln schon bei der Suche nach dir. In dem Teebaumunterholz hing das Treibgut von den Oktoberüberschwemmungen auf dem feuchten Boden verrottete Rinde. Es roch nach Sumpf und Eukalyptus. In dieser duftenden Kapelle mit Gott als meinem Zeugen schwor ich, wenn denn Mr. Cameron so war, wie Joe Byron mich gewarnt hatte, und er diesem schreienden Unrecht an mir und meiner Familie nicht bald ein Ende machen würde und meine Mutter nicht bald freiließe, würde ich die Gefängnismauern sprengen und sie persönlich rausholen. Das wirst du nicht tun. Und das wollen die doch nur. Die werden deiner Mutter schon nichts tun. Das ist eine Falle. Hier im Busch sind wir vorerst sicher. Ich musste plötzlich an Harry denken. Er wurde nicht erwischt, weil die Greifer plötzlich seine Wege und Verstecke kannten. Er wurde verhaftet, als er einen niedrigeren Preis für seine Freiheit veranschlagte, als die Regierung für ihn bot. Die traurige Wahrheit ist, die Liebe der Armen ging nicht sehr tief. 500 Pfund reichten, um die Polizei direkt zu seiner geheimen Tür zu führen. Die Kelly-Gang war 800 Pfund wert. Wie schon gesagt, ich bin kein Gelehrter, aber die Rechnung war simpel. Wir würden eben 8000 Pfund aufbringen und sie im ganzen Bezirk verteilen, wie Wasser auf die dürre, karge Ebene. Ich erzählte allen augenblicklich von meinem neuen Plan. Kelly, du bist ein elender Narr. Das werde ich verflixt nochmal nicht tun. Ich werde keine Bank ausrauben. Vor was hast du denn Angst? Die werden uns doch sowieso hängen. Keiner von euch wird gehängt, das verspreche ich euch. Und wie stellst du dir das nun genau vor? Hm? Ich wusste nicht, dass Bankausrauben eine Kunst ist, die Frauen besonders interessiert. Das interessiert mich jedenfalls immer mehr. Hast du denn zum Beispiel vor, durch den Haupteingang reinzuspazieren? Ich nehme an, diese Tür ist genauso gut wie irgendeine andere. Und würdest du die Bank ausrauben, wenn sie geschlossen ist oder wenn sie offen ist? Wenn sie offen ist. Offen? Passt Ihnen das nicht, Madame? Ich würde mit Sicherheit nicht auftauchen, wenn die Bank offen ist. Ich würde mich nicht so gern mit den Kassierern und obendrein noch mit den Kunden auseinandersetzen wollen. Ach nein? Ich würde nach 3 Uhr losziehen, wenn Sie Ihren Umsatz zählen. Dann würde ich an der Tür klopfen und einen Scheck dabei haben, den ich dringend einlösen müsste. Mary, du musst schon mal eine Bank ausgeraubt haben. Ich habe ein Kind im Bauch. Und ich hätte gern das Vergnügen, dieses Kind auf den Knien von seinem Vater sitzen zu sehen. The Morning Chronicle, 11. Dezember 1878. Der Überfall auf die Bank in Euroa. Die Bank schloss zur üblichen Zeit um 3 Uhr ihre Pforten und um 3:45 überprüften die 2 Angestellten, Mr. Booth und Mr. Bradley, die Bilanzen, während Mr. Scott, der Direktor, in seinem Büro weilte. Als es an der Tür klopfte, bat Mr. Booth Mr. Bradley, der näher an der Türe saß, sie aufzumachen. Auf der Schwelle stand ein Buschmann, zeigte einen Scheck über 4 Pfund. Den würde ich gerne einlösen. Als ihm mitgeteilt wurde, dass es dafür zu spät sei, wollte er Mr. Scott, den Direktor, sprechen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu spät, Mister. Das Bargeld ist leider schon weggeschlossen. Da verschaffte sich der Mann gewaltsam Eintritt. Ich bin Ned Kelly! Gleich hinter ihm kam ein weiteres Gangmitglied, ein junger Mann. Beide Männer zogen ihre Revolver und zwangen die Bankbeamten dazu, in das Büro des Direktors zu gehen, das gleich hinter dem Geschäftsraum lag. Dort befahl Ned Kelly, Mr. Scott, allen Frauen im Haus mitzuteilen, was für Besucher sie hier hätten, und mit den Frauen zurückzukommen. Nein, zuerst forderte ich Geld. Und man gab mir 300 Pfund in bar und sagte mir, dass nicht mehr da sei. Eine Lüge. Ich wusste das. So versammelten sich bald darauf Mr. Scott, Mrs. Scott und ihre 5 Kinder, Mrs. Scotts Mutter und 2 Dienstmädchen. Sie schäkerte mit mir. Und das als verheiratete Frau. Ich gefiel ihr und viel besser als ihr Gatte, das war klar. Sie fand auch den Schlüssel für den Tresor und überreichte ihn mir. Nach einigem Zaudern und Zögern überreichte Mr. Bradley schließlich den Schlüssel. Eine Lüge. Wie oben bewiesen, hat die Mrs. den Schlüssel aus der Hand gegeben. Und dann durchsuchte Kelly den Tresor. Er nahm das gesamte Geld und auch die anderen Wertsachen heraus und legte alles auf den Tresen. Es waren etwa 1.900 Pfund in Scheinen und weitere 300 Pfund in Gold. Eine hübsche kleine Beute. Aus den vorliegenden Einzelheiten geht nicht nur hervor, dass den Übeltätern ein wagemutiger Raubzug gelungen ist, sondern auch, dass sie glaubten, die Lage völlig im Griff zu haben. Und dann zeigten wir alle, was die wilden Jungs aus der Kolonie konnten. Wir zeigten ihnen noch nie gesehene Reiterkunststücke. Wir galoppierten der Länge nach auf dem Rücken unserer Pferde liegend, die Füße am Schwanz, die Nase am Hals des Tieres und manchmal noch umgekehrt. Und wie sie uns Beifall klatschten, mit glänzenden Augen und roten Gesichtern. Bankdirektor und Angestellte und Frauen und Kinder. Sie alle standen in der brütend heißen Sonne vor der Bank. Und die jubelten uns zu. Elftes Päckchen. Sein Leben mit 25. Braunes Papier in 40 Seiten geschnitten. Etwa 4x8 und achtlos mit Zwirn zusammengebunden. Auf der Titelseite ist ein großes Loch am Rand, das aber den Text nicht beeinträchtigt. In der Regierung saßen lauter angeblich... In der Regierung saßen lauter angeblich würdige und höchst vornehme Männer. Es war also höchst peinlich, dass ihnen der Grips fehlte, um eine Bande von Männern zu verhaften, die kaum eine Schulbildung genossen hatten. Schließlich kam die Polizei auf eine Erklärung für unsere große Beliebtheit. Ihnen zufolge gab es im ganzen Nordosten Tausende von Kelly-Anhängern und deshalb konnte niemand uns verhaften. Wir wurden von einem ganzen Heer von Freunden verköstigt und versteckt. Wie du weißt, war dies eigentlich mein Ziel, aber zu jener Zeit war ich noch immer überall bekannt als der Mörder von Mansfield und weit davon entfernt, beliebt zu sein. Am 11. Dezember überfielen wir die Bank. Am 4. Januar verhaftete die Polizei 21 Männer. Allein deshalb, weil sie Ned Kelly kannten oder mit ihm verwandt waren oder schon mal eine Zelle mit ihm geteilt hatten. Die ganze Kolonie sah, dass dies ungerecht war. Wir wurden von Gefängniswärtern regiert. Es gab nicht mehr Gerechtigkeit als in uralten Zeiten. Der legislative Beamte Cameron ließ noch immer nichts von sich hören, obwohl er meinen Brief mit Sicherheit erhalten und gelesen hatte. Hier. Dieser Cameron hat deinen Brief bekommen. In allen Zeitungen schreiben sie darüber. Doch als ich die Zeitungen aufschlug, erfuhr ich, dass Cameron allen Herausgebern meinen Brief gezeigt hatte, aber kein einziger wollte meine Originalworte abdrucken. Stattdessen führten sie sich alle auf wie blasierte, schmalbrüstige Lehrer. Jeder gab seine Meinung über meinen Stil und Charakter zum Besten. Wütend warf ich ihren Mist auf den Boden. In diesem Schmierblatt Melbourne Argus hatte man mich als schlauen Analphabeten bezeichnet. In einer anderen Zeitung stand, ich wäre erfüllt von krankhafter Eitelkeit. Ich trampelte auf den Zeitungen rum und hätte sie mit Kugeln durchsiebt, wenn ich nicht Angst gehabt hätte, den Greifern damit unseren Aufenthaltsort zu verraten. Liebster, das macht doch jetzt nichts mehr. Unser Kind wird deinen Brief lesen, mein Lieber. Dann überfalle ich eben eine Druckerei und drucke dieses elende Ding persönlich. Du musst gar nichts mehr überfallen. Du hast doch alles, was du brauchst. Bis auf Gerechtigkeit. Du hast doch mich. Warum reicht dir das nicht, hä? Du hast mich und dein Kind und du hast deine Freunde und du hast mehr als 1.000 Pfund. Du hast wohl vergessen, was es kostet, ein Gesetzloser zu sein. Das Geld wird bald weg sein und es wird eine Menge kosten, meine Mutter aus dem Zuchthaus in Melbourne freizubekommen. Aber jetzt kannst du deiner Mutter das geben, was sich jede Mutter für ihr Kind wünscht. Und das wäre? Seine Sicherheit. Willst du damit etwa sagen, dass ich abhauen soll? Och, wenn du dem Unheil so weit wie möglich aus dem Weg gehst, ist es das Beste, was du für deine Mutter tun kannst. Du kennst mich nicht. Stimmt es, dass du sie mehr liebst als mich? Ich kann meine Mutter nicht im Stich lassen, Mary. Das weißt du doch. Und was ist mit mir? Was soll denn mit dir sein? Euren Banküberfall habe ich abgewartet. Soll ich denn jetzt auch noch warten, bis sie dich umbringen? Wein bitte nicht, Mary. Ich weine nicht. Und ich werde es auch nicht tun. Wir haben 1.000 Pfund. Und wir müssen sie für den Zweck hernehmen, auf den wir uns beide geeinigt haben. Du hast mich falsch verstanden. Nein. Wenn deine Mutter frei ist, kann sie zu uns nach Kalifornien kommen. Und ich werde mich stets um sie kümmern. Aber ich werde nicht hierbleiben und darauf warten, dass sie dich töten. Das kann ich einfach nicht. Aber sie kriegen mich nicht. Mary, die verlaufen sich doch schon auf der Hauptstraße. Du hast es mir versprochen! Jetzt war ihr Gesicht verschlossen wie eine Tür, die ich nicht mehr öffnen konnte, egal wie sehr ich mich bemühte. Sie werden meinen Brief drucken und dann wirst du sehen, was passiert. Die Australier werden es nicht dulden, dass eine Mutter unschuldig im Gefängnis sitzt. Keiner wird deinen Brief je drucken! Dann druck ich das elende Ding eben selber. Dass deine Mutter mich verlassen hatte, bemerkte ich erst, als ich 200 Pfund in 5- und 10-Pfund-Scheinen bei den Resten des letzten Abendessens fand. Dann erreichte mich die Woche drauf ein Telegramm. Es war vom Hafen von Melbourne über Umwege an mich geschickt worden. Warte noch 5 Tage. North Street 23. Ich schrieb noch einen Brief von 58 Seiten an die Regierung. Vielleicht war ich so dumm und ungebildet, wie es behauptet wurde, aber ich erklärte ihnen nochmal alles über meine frühen Jahre. Und auch über die Geschichte mit der Polizei und wie sie meine Familie misshandelt hatten. Am 7. Februar 1879 ritt die Kelly Gang nach Geraldary, um aus den Tresoren der Bank of New South Wales ihre Bargeldreserven aufzustocken. Die 58 Seiten an die Regierung hatte ich mir mit einer Schärpe an meinen Körper gebunden. Ich war mit dem festen Vorsatz in die Stadt gekommen, 500 Exemplare von meinem Brief drucken zu lassen. Mr. Jill, der Herausgeber der Geraldary Gazette, würde gut daran verdienen. Wenn Sie mir die Abschrift geben, wird mein Mann sie Ihnen drucken, sobald er wieder da ist. Wie heißen Sie? Fragte sie und holte ein Quittungsbuch von der Theke. Ned Kelly. Ob sie nun taub war oder blöd, weiß ich nicht, aber mein Name ließ sie ungerührt. Dann verlangte sie eine Anzahlung von 5 Pfund. Ich gab ihr das Geld und sie schrieb auf, dass ich das getan hatte. Erhalten von Edward Kelly. Abschrift von 58 Seiten. 2 Wochen später kehrte ich nach Geraldary zurück, um mir das zu holen, was fällig war und mir zustand. Es war dunkel im Ort, als wir die Pferde auf einer hallenden Gasse zwischen einem Getreidehändler und dem Gazette-Gebäude entlang führten. Wenn ein Polizist das Gazette-Gebäude bewacht hatte, war er jetzt im Bett. Joe und ich stellten uns in unsere Sättel und kletterten von dort aus auf das Verandadach. 2-mal klirrten meine Sporen auf dem Blechdach, doch Mr. Jill und seine Frau wachten erst auf, als Joe Byrons Streichholz blau aufflackerte und ihnen ins Gesicht schien. Ich habe Ihr Dokument nicht gedruckt. Dann tun Sie es eben jetzt. Ich kann's nicht. Gott steh mir bei. Ich kann nichts dafür. Mr. Kelly, hier sind Ihre 5 Pfund. Bitte, nehmen Sie die wieder an sich. Hören Sie mir mal zu, Mrs. Sie bringen jetzt Ihren Alten dazu aufzustehen und meinen Brief zu drucken, sonst leg ich ihn so flach wie den Dünger auf eine Koppel. Gnade, Mr. Kelly. Wir haben Ihren Brief der Polizei gegeben. Der Brief befindet sich nun im Besitz der Regierung. Sie haben ihn doch für die Regierung geschrieben, oder? Mr. Kelly, er ist nun dort, wo Sie ihn haben wollten. Da bin ich mir ganz sicher. Ned, es war dumm von dir, diesen Leuten zu trauen. Oh nein, Sir, nein, das war's nicht. Töten Sie uns nicht, bitte. Wenn Sie meinen Brief gelesen haben, dann wissen Sie vielleicht, dass ich kein Mörder bin. Sie und Ihr Mann sind für mich nichts weiter als Kinder, die Spinnweben zerstören. Aber dieselben Netze werden morgen wieder gesponnen sein. Ich lasse mich nicht mundtot machen. Gute Nacht. Zwölftes Päckchen. Entwurf und Anfertigung der Rüstungen. Braunes Packpapier in 30 Seiten zerschnitten. Etwa 4 mal 8, doch anders als das 11. Päckchen sind diese Seiten nicht gebunden. Ziemlich zerfleddert und fleckig. Der Text hauptsächlich mit Bleistift geschrieben, manchmal auch mit blauer Tinte. Sich mit einer Feder abzumühen, ist das eine. Dies zu tun, während man einen Krieg führt, etwas völlig anderes. In der 2. Juniwoche wusste ich, dass du angekommen sein musstest. Und tatsächlich, am 20. Juni 1879 erhielt ich Nachricht von deiner Mutter. Muttertier und Stutfohlen auf der Weide in San Francisco. Futter in Hülle und Fülle. Meine Tochter, das warst du. Du warst geboren. Du warst in einem fremden Land, aber in Sicherheit. An der Brust deiner Mutter. Ich brüllte wie ein Stier. Mein Atem brach aus mir heraus und gefror in dieser sauberen australischen Luft. Und dann gab es ein Fest, wie es die Menschheit noch nicht gesehen hatte. Den ganzen Morgen, Mittag, Abend lang strömten die guten Leute aus Greta und Moyu und Euroa und Benalla herbei. Alle kamen sie, um deine Ankunft zu feiern. Jetzt müssen wir uns ein neues Versteck suchen. Zu viele kennen unser Nest. Wir fanden eine Schäferhütte auf der Hochebene von Bourgogne. Die Wände über und über mit Artikeln und Bildern aus der Illustrated Australian tapeziert, fleckig wie alte Haut und sehr gelb und an vielen Stellen von Mäusen angenagt. Bald kamen heftige Winterstürme auf und wir begannen, die Artikel auf den Wänden zu lesen. Nachrichten von vor 18 Jahren. Ich las vom Boden bis in eine Höhe von 6 Fuß. Dann baute ich ein Gerüst, um bis unter das Dach zu kommen. Ich stieß auf ein ziemlich beschädigtes Bild von einem Schiff. Es hieß Virginia und die Südstaatler hatten es mit Eisen gepanzert. Und es gab auch noch ein anderes Schiff, die Monitor. Ihre Brücke war wie ein Turm aus Stahl. Ein 1/2 Zoll dick, ein stählernes Ungeheuer mit 2 Kanonen von 11 Zoll. Sie sahen aus wie Nasenlöcher in einem Gesicht. Ach, wenn sich doch ein Mann in ein solches Kriegsschiff einschmieden und darin vor die Gefängnistore in Beechworth und Melbourne fahren könnte. Das ist doch keine schlechte Idee. Wir machen uns Rüstung. Noch am selben Tag ritten wir zurück nach Greta und brachten reiche Stahlernte ein. Das klappt doch nie im Leben. Ich kümmerte mich nicht weiter um Joes Einwände. Wir luden 6 Kilo Holzkohle auf einen Lastkarren und brachten sie hinter die Bald Hills. Dort richteten wir neben einem kleinen Bach unsere Schmiede ein. Es war höllisch heiß und unser Durst war gleich nochmal so groß. Unsere bloßen Arme und Oberkörper wurden gefoltert von nadelstichkleinen Verbrennungen. Bei jedem Hammerschlag stoben die Funken dick wie Grashüpfer. Am Ende von diesem Tag waren wir übersät mit kleinen Wunden, aber wir hatten unsere erste Monitor geschafft. Und während die Krähen keiften und die Papageien hintereinander her über die spröden Felder schwärmten, senkten wir 1 Zentner nassen Stahl auf Joes Schulter. Das klappt doch nie! Wir 3 standen in stiller Andacht da, wie uns der Soldat der Zukunft den Rücken zukehrte und mit festem Schritt davonging. Es gab einen Pulverblitz und einen lauten Knall. Der Gefechtsturm wurde von dem Schlag zur Seite gerissen. Joe Byron hatte sich in den Kopf geschossen. Und als wir den Hügel hochrannten, nahm er gerade den Helm ab und ich sah seine Augen im letzten kalten Tageslicht. Halt's Maul. Gib zu, es klappt. Dreizehntes Päckchen. Sein Leben mit 26. 7 auf der Rückseite beschriebene Flugblätter, circa 12 mal 14, für eine Pferdeauktion veranstaltet von Fisher & Sons in Wangaratta am 7. Mai 1880. Heute sehr vergilbt und brüchig. Am bemerkenswertesten bei diesem Päckchen sind 2 aus Heinrich dem 5. herausgerissene Seiten, die mit rostigen Stecknadeln an die Seiten 6 und 7 geheftet sind. Auf der Domain Road warfen die nackten Zweige der englischen Bäume ihre Schatten so dünn wie eine Handschrift auf die Wände des Büros vom Commissioner. Diese historische Nacht war sehr hell, obgleich Commissioner Standish alle Lampen gelöscht hatte, entging mir nichts. Er gehörte jetzt mir. Ich kannte seinen exotischen Teppich, seine Billardtische. Ich kannte den Geruch und das Aussehen seiner Freunde. Und als der Constable an der Tür vom Commissioner klopfte, brauchte ich nicht dort zu sein, um zu wissen, was er für eine Nachricht brachte. Die Kellys erwarten uns in Glenrowan. Sie haben uns den Krieg erklärt. Sie halten unzählige Geiseln in einem Hotel gefangen und drohen, alle zu töten, wenn wir ihre Bedingungen nicht erfüllen. Der Commissioner dachte, er wäre der Diener ihrer Majestät der Königin. Aber er war meine Marionette. Er bestellte einen Sonderzug, wie ich es gewollt hatte, und sie luden ihn voll mit Greifern, so vielen, wie sie in diesem Moment zusammenziehen konnten. Und sie hätten nie geglaubt, dass sie Gefangene in einem von mir ersonnenen Drama sein würden. Los, aufstehen, faules Pack! Etwa um die Zeit, als die Polizeipferde vom Depot in Richmond zur Bahn gebracht wurden, arbeiteten ich und Steve Hart in Glenrowan an unserer Kriegslist. Wir weckten die Streckenarbeiter James Reardon und Dennis Sullivan in ihren Zelten neben der Bahnlinie. Wir ritten zusammen mit ihnen die Bahnstrecke entlang durch die Schlucht zu einer Stelle, wo die Gleise eine Kurve machten. Los, ihr entfernt jetzt zwei Stücke. Aber dann wird der nächste Zug entgleisen und die Böschung runterstürzen. Das ist der sichere Tod für alle Passagiere. Genau deshalb sollt ihr die Schienen raushauen. Sie gehorchten nur äußerst zögernd. Doch dann wurden die Gleisstücke mitsamt neun Schwellen aus Flusseukalyptus die steile Böschung hinabgeworfen. Aus der Entfernung näherte sich uns jemand auf einem zweirädrigen Karren. Wir hielten den unerwünschten Zeugen auf. Mein Name ist Tom Curnow. Wir nahmen Tom Curnow zur Bewachung mit ins Hotel, wo wir alle unsere Geiseln versammelt hatten. Ein kleines Hotel, gleich neben der Bahnlinie. Später saß ich in meinem Zimmer und schrieb, so schnell ich konnte. Da klopfte es an der Tür. Und wahrhaftig, es war der kleine Krüppel von einem Lehrer mit seinem Buch. Ich ließ ihn rein. Seine großen, klaren Augen musterten den ganzen Raum. Er sah auch die Rüstungen, doch am längsten verweilte sein Blick auf meinem Tintenfass. Ich störe Sie wohl bei der Arbeit. Nein, kommen Sie rein. Was lesen Sie gerade? Ein Drama von Shakespeare. Es handelt von einem englischen König. Seine blassblauen Augen leuchteten wie bei einem jungen Mädchen. In der linken trug er ein dickes Buch. Mr. Kelly, Sie scheinen mir ja ein Schriftsteller zu sein. Lassen Sie mich Ihre Geschichte doch einmal lesen, Mr. Kelly. Sie ist zu ungeschliffen. Es ist Geschichte, Mr. Kelly. Die sollte stets etwas ungeschliffen sein, denn dann wissen wir, dass sie wahr ist. In dieser Manier redete er weiter und schließlich trennte ich mich von einer Seite. Es ist verdammt gut. Ich weiß, es ist sehr ungeschliffen. Es ist höchst ergreifend und spannend. Mit ein paar äußerst geringfügigen Verbesserungen könnte was draus werden, das kein Professor jemals kritisieren würde. Ich weiß, dass es mit der Grammatik hapert. Grammatik? Ach, das ist ein Kinderspiel, wenn Sie mich helfen lassen. Wir haben keine Zeit, mein Freund. Das würde kaum Zeit brauchen, überhaupt nicht viel Zeit. Es sind 500 elende Seiten. Ich könnte in einer einzigen Nacht schaffen, wenn ich bei mir zu Hause wäre und meine Bücher um mich herum hätte. Gehen Sie. Lassen Sie Ned in Ruhe. Wir drehten uns beide erschreckt um, als Joe Byron plötzlich im Raum stand. Lernst du denn gar nicht? Himmel nochmal, Ned. Wer hat denn seine Abschrift diesen Miskell in Gerald Derry gegeben, hä? Gentlemen. Hau ab, du Spitzel. Joe, steck die Waffe weg. Übrigens, nur dass du es weißt, Ned, meine Rüstung taugt nichts. Die hat mich schon in meinem Reiten überall geschnitten und gezwickt. Daran werde ich nicht kämpfen. Ich kann ja nicht mal richtig schießen, wenn ich das Ding anhab. Und dann, so helf mir Gott, begann Joe Byron zu weinen. Es war falsch zu morden. Wir kommen alle gewiss in die Hölle. Reiß dich zusammen, Joe. Jetzt machte der Lehrer etwas Ungewöhnliches. Er riss zwei Seiten aus seinem Buch und trug sie laut vor. Denn welcher heut sein Blut mit mir vergießt, der wird mein Bruder. Sei er noch so niedrig. Der heutige Tag wird adeln seinen Stand. Und Edelleut in England, jetzt im Bett, verfluchen einst, dass sie nicht hier gewesen und werden kleinlaut, wenn nur jemand spricht, der mit uns focht am Sankt Crispinus-Tag. Dann schenkte er mir die zwei Seiten aus seinem Buch. Ein Andenken an die Schlacht. Aber Sie werden tun, was Sie versprochen haben? Was Ihre Geschichte angeht? So Sobald ich mit Ihren 13 Päckchen heil zu Hause angekommen bin, werde ich mich dran setzen. Leben Sie wohl, Ned Kelly. Ich bin in die Drachenhöhle getreten. In das umnachtete Zentrum alles Widerlichen und Ignoranten. Was ist los? Die Kelly! Ich habe mit dem Leibhaftigen getanzt und nun trage ich den Beweis. Die Trophäe, das stinkende, wirre Papiernest unter dem Arm. Mein Gott, was hast du getan? Die armen Geiseln. Das sind keine Geiseln. Die Leute sind dort, weil sie auf der Seite der Kellys stehen. Es ist mir zuwider, diese fleckigen Manuskripte zu berühren. Schon meine Haut weicht zurück vor dem Dünkel, der Ignoranz, die diesem Machwerk innewohnen. Ah! Ned, halt sie auf, sie bringen uns um. Ja, ich werde sie aufhalten. Wir haben den armen Leuten hier Schreckliches angetan. Das sind wir nicht verloren. Ich habe dem Geschöpf das blutige Herz herausgerissen und jetzt werde ich es in die Hölle schicken. Edward Kellys Tod. Colonel Reed, der Sheriff des zentralen Amtsbezirks, stellte sich pünktlich um 10 Uhr vor der Tür der Todeszelle ein und verlangte den Körper von Edward Kelly, um die schreckliche Todesstrafe zu vollstrecken. Die diensthabenden Priester schritten mit hocherhobenem Kruzifix voran zur Plattform. Kelly kam hinter ihnen. Er schien ruhig und gefasst, doch blasser als sonst, auch wenn dieser Effekt vielleicht durch die weiße Kapuze hervorgerufen wurde, die man ihm aufgesetzt, aber noch nicht über das Gesicht gezogen hatte. Als er sich auf die Falltür stellte, bemerkte er mit leiser Stimme: »So ist das Leben.« Der Henker machte sich daran, den Strick in die richtige Lage zu bringen. Die Priester verlasen währenddessen das Gebet. Der Gefangene zuckte kurz zusammen, als er den Strick zum ersten Mal spürte, fasste sich aber rasch wieder und drehte den Kopf so, dass der Henker den Knoten ordentlich fixieren konnte. Sobald der Knoten fest war, wurde das Zeichen gegeben, ohne dass der Gefangene die Gelegenheit bekam, noch etwas zu sagen. Der Henker zog die Kapuze herunter, trat zurück, entriegelte die Falltür und hatte damit sein Werk vollbracht. Der Gesetzlose hatte gebeten, dass man seine Mutter aus dem Zuchthaus in Melbourne freiließe und dass man seinen Leichnam für ein Begräbnis in geweihter Erde freigeben solle. Keiner dieser Bitten wurde stattgegeben. Und die sterblichen Überreste wurden innerhalb der Gefängnismauern begraben. Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang. Von Peter Carey. Aus dem Englischen von Regina Rawlinson und Angela Schumitz. Dritter und letzter Teil. Aufstand der Gerechten. Es sprachen Ned Kelly, Jan-Josef Liefers, Tom Kornow, Udo Schenk, Chronist Jens Wawracek, Joe Byron, Vanja Müß, Steve Hart, Norman Matt, Dan Kelly, Dirk Müller, Mary Hearn, Sascha X, sowie Angelika Bartsch, Martin Brost, Walter Gontermann, Hans-Jörg Krumpholz, Bernd Kuschmann, Frauke Pohlmann, Christian Redl, Philipp Scheppmann und Brigitte Wanninger. Technische Realisation Ilse Siewecke und Peer Hartnack. Regieassistenz Oliver Metz. Musik Johann Dansen. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.